ein kleines Problem. Die Dorfbewohner waren glücklich mit ihrer neuen Idee und andere Dörfer machten sie bald nach. Aber nach einer gewissen Zeit, sagen wir nach 199 Jahren, fingen die Nörgler an zu nörgeln und die Faulpelze murrten. »Es gibt ein Problem«, sagten sie. »Körner auf dem Boden zu verstreuen, das ist nicht effizient. Die meisten Körner keimen nicht mal, weil die Sonne zu stark brennt oder weil Spatzen, Eichhörnchen und Ameisen sie wegfressen. Wir sind doch keine Eichhörnchenfütterer.« Also versammelten sie sich in großer Runde und trugen ihre Ideen vor. »Wir sind schlau genug, um dem armen Weizen noch ein bisschen mehr zu helfen. Anstatt die Körner einfach auf den Boden zu werfen, könnten wir kleine Löcher graben und sie dort hineinlegen. Dann finden die Spatzen, Eichhörnchen und Ameisen sie nicht. Und auch die Sonne kann ihnen nichts anhaben.« »Das wäre wirklich viel praktischer!« Die Leute klatschten begeistert in die Hände. »Stimmt«, sagte der Geisterbeschwörer, dem nicht entgangen war, dass der Vorschlag gut ankam. »Wir Menschen sollten mehr Kontrolle über den Weizen bekommen. Die Zustimmung der Geister haben wir.« Die Dorfbewohner freuten sich darauf, bald noch mehr Getreide zu ernten. Eifrig begannen sie, kleine Löcher in den Boden zu bohren und die Körner hineinzulegen. Damit die Arbeit schneller voranging, erfanden sie extra ein Spezialwerkzeug. Sie befestigten einen spitzen Stein an einem langen, geraden Stock. Die erste Hacke der Welt. Und weil die Hacken immer zerbrachen, wenn sie auf Stein trafen, buddelten die Dorfbewohner alle großen Steine aus, bevor sie mit dem Hacken begannen. Die Arbeit ging ziemlich auf den Rücken, aber sie schien sich auszuzahlen. Durch das Beseitigen der Steine und das Graben der Löcher waren die Körner besser vor Schädlingen und der Sonne geschützt. Rund um das Dorf wuchs der Weizen jetzt noch üppiger. Und natürlich sprachen sich auch diese neuen Ideen herum und wurden in anderen Dörfern nachgeahmt.